du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und ging in den Kampf. Der König von Aram aber hatte den 32 Obersten seiner Streitwagen befohlen, ihr sollt mit niemandem kämpfen, er sei gering oder vornehm, außer allein mit dem Könige von Israel. Als nun die Obersten der Wagen den Josaphat erblickten, dachten sie, das kann nur der König von Israel sein. Und wandten sich gegen ihn zum Angriff, aber Josaphat schrie. Sobald jedoch die Obersten der Wagen merkten, dass es nicht der König von Israel war, ließen sie von ihm ab und lenkten wieder um. Ein Mann aber hatte von ungefähr den Bogen gespannt und traf den König von Israel zwischen Ringelgurt und Panzer. Da gebot er seinem Wagenlenker, lenke um und bringe mich aus dem Kampfgetümmel hinaus, denn ich bin verwundet. Aber der Kampf entbrannte jenes Tags immer heftiger, und der König stand aufrecht im Wagen den Aramäern gegenüber bis zum Abend, und das Blut aus der Wunde ergoss sich in das Innere des Wagens, am Abend aber starb er. Da erscholl bei Sonnenuntergang durch das Heer der Ruf, jeder nach seiner Stadt und nach seinem Lande, denn der König ist tot. Und sie kamen nach Samaria und begruben den König zu Samaria. Als man aber den Wagen am Teiche von Samaria abspülte, leckten die Hunde sein Blut, und die Huren badeten sich darin nach dem Worte, das Jahwe geredet hatte. Was aber sonst noch von Ahab zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, und das Elfenbeinhaus, das er gebaut, und alle Städte, die er befestigt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Israel. Und Ahab legte sich zu seinen Vätern, und sein Sohn Ahasja ward König an seiner Stadt. Und Josaphat, der Sohn Asas, ward König über Juda im 4. Jahre Ahabs, des Königs von Israel. 35 Jahre war Josaphat alt, als er König ward, und 25 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Asuba, die Tochter Silhis. Und er wandelte ganz auf dem Wege seines Vaters Esau und wich nicht von ihm ab, indem er sät, was Jahwe wohlgefiel. Nur wurden die Höhen nicht abgeschafft, noch immer opferte und räucherte das Volk auf den Höhen. Und Josaphat hielt Frieden mit dem Könige von Israel. Was aber sonst noch von Josaphat zu sagen ist und seine tapferen Taten, die er getan, und wie er Krieg geführt hat, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte der Könige von Juda. Auch tilgte er den Rest der Unzuchtgeweihten, die zu der Zeit seines Vaters Esa übrig geblieben waren, aus dem Lande. Es gab aber damals keinen König in Edom, ein Statthalter war König. Josaphat hatte Tarsisschiffe bauen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen, aber man fuhr nicht, denn die Schiffe scheiterten zu Eziongeber. Damals sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat, lass meine Leute mit deinen Leuten auf den Schiffen fahren. Josaphat aber wollte nicht. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Ahnherrn, begraben. Und sein Sohn Jehoram ward König an seiner Stadt. Ahasja, der Sohn Ahabs, ward König über Israel zu Samaria im 17. Jahre Josaphats, des Königs von Juda, und regierte 2 Jahre über Israel. Und er sät, was Jahwe missfiel, und wandelte auf dem Wege seines Vaters und auf dem Wege seiner Mutter und auf dem Wege Jerobims, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Und er diente dem Baal und betete ihn an und reizte Jahwe, den Gott Israels, zum Zorne, ganz wie sein Vater getan hatte.